Beispiel. Ich komme aus Berlin. Da ist das gar nichts Neues mit dem Einkaufen rund um die Uhr. Wir haben verkaufsoffene Sonntage. Dann gibt es ja die Adventssonntage. Wissen Sie, die Tankstellen haben doch auch immer auf. Oder die Bahnhöfe. Da bekomme ich so gut wie alles rund um die Uhr. Und während der Fußball-WM hatten wir auch sonntags auf. Das ist doch schon bald ganz normal.